Fußball. Fußball interessiert mich auch, aber als Gegenteil. Ich wünsche denen alles Schlechte, total Schlechtes. Verlieren, Beinbruch, Geld aller, Auto im Arsch und so weiter. Aber es passiert nicht. Denen geht es immer besser, immer besser. Fahren dicke Schlitten, haben tolle Weiber. Aber man sieht nie Kinder, komisch. Noch blöder sind die Zuschauer. Grölen, tanzen, bezahlen. Bezahlen, um ein Fußballspiel zu sehen. Montags kommen die Tabellen in den Zeitungen. Lese ich alle, freue mich um jede Niederlage. Heute ist Mittwoch. Was mache ich heute? Eigentlich müsste ich es ja wissen, aber ich weiß es nicht. Ich weiß es erst, wenn es mir einfällt. Oder ich es gesprochen höre, von mir. Oder von einem anderen Spieler. Ja, oder so. Letzten Montagmorgen kommt doch so ein Mensch, ein bekannter Fußballspieler, zu mir in die Praxis. Ohne Termin, hatte Zahnschmerzen. Man, wer hat ihn nicht? Beim Bohren habe ich den Bohrer auf kleinste Umdrehung gestellt. Auf schmerzhafte Umdrehungen. Er sagte, aua. Wie geht es Ihnen heute? Gut, Chef. Gut geschlafen? Machen Sie Witze? Sie verstehen, dass das Fenster vergittert ist und ich die Zimmertür abschließen musste? Nein, das verstehe ich überhaupt nicht, Herr Zahnarzt. Ich heiße Schmitz. Mein Beruf ist Zahnarzt. Der Zahnarzt und der Fußballspieler. Hörspiel von Karl-Heinz Bölling. Hören Sie, ich möchte gehen. Ich bin bereit, das Ganze zu vergessen, zu verschweigen. Sagen wir dazu, es war ein Scherz. Ein dummer Scherz. Sie sind 2 Tage in meiner Obhut. Nee. Das geht nicht mehr als Scherz durch. Ich habe Sie entführt. Ich möchte für Sie Millionen. Sie sind Millionen wert und Sie verdienen Millionen. Sind Sie Fußballspieler? Ja, bin ich. Da ist hoffentlich nichts drin. Schlafmittel oder so. Vollkommen rein, wie Waschmittel. Auf meine Forderung kommt bis jetzt keinerlei Reaktion. Das ist sehr, sehr unklug von Ihrem Verein, von Ihrer Familie. Bringen Sie mich um. Damit habe ich gedroht, ja. Ob es wirklich geschieht, abwarten. Lassen Sie mich frei. Ich schwöre Ihnen, dass ich Ihnen das Geld gebe. Ja, das sagen Sie jetzt, weil Sie Angst haben. Halt! Nicht näher kommen! Ich schieße! Ich habe Hunger. Natürlich. Verzeihen Sie. Nehmen Sie ruhig. Ich gebe gern. Ich spende auch gern. Für Arme, Kranke. Ich möchte mal Trompete lernen. Und niemals würde ich aus der katholischen Kirche austreten. Kunst und Literatur interessiert mich sehr. Musik? Liebe ich. Mussorgsky. Sie werden es so lange bei mir gut haben, solange ich glaube, dass irgendwann, bald, Geld fließt. Im Grunde muss alles bezahlt werden. Irgendwie ist der Schlüssel zum Glück das Bezahlen. Ich kann die Miete nicht bezahlen und fliege raus. Und dann, was dann? Martin Walser würde in ein Hotel ziehen. Aber Martin Walser ist nicht ich. Ich, meine ich, bin ich. Und pleite. Natürlich kann ich von heute auf morgen zu den Armen gehören. Dass es Leben überhaupt gibt, bedeutet nichts anderes, dass alles möglich ist. Ich habe oft den Verdacht, es passiert und ich bin im Arsch. Pech, wenn nichts kommt. Vielleicht für Sie oder für uns beide. Das wird sich zeigen. Ich verstehe Sie nicht. Sie als erfolgreicher Zahnarzt, kein Geld, machen eine Entführung, sitzen ihr Leben lang anschließend im Knast in Ihrem Alter. Sie sind doch höchstens 50? Ja, gut geraten. Ich hatte gerade Geburtstag. Ich will nach Hause. Nach Hause will jeder. In Mamas Bauch. Man hat keine Wahl eigentlich. Wenn man lebt, hat man keine Wahl auf elementare Veränderung. Das ist so. Wie die Geburt. Keiner hat gefragt. Das juckt in meinen Armen. Wollen Sie eine aufs Maul? Hände hoch! Versuchen Sie nie wieder, mich zu bedrohen. Es knallt sofort, den Revolver richte ich ununterbrochen auf Sie. Auch wenn wir hier gemeinsam was essen. Ist klar, Chef. Sie haben doch gute Zähne. Ich esse viel Schokolade. Ja, die bekommen Sie bei mir nicht. Ich habe heute Nacht von einem viereckigen Loch in meiner Wohnung geträumt. Sowas wie ein Fenster, aber ohne Fensterscheibe. Und da flog so ein ekelhaftes Gebrumm rein. Krabbelnde kleine Tiere. Ich dachte dann... So kommen Millionen rein. Mäuse. Millionen Mäuse, toll. Irgendwann habe ich das Zählen angefangen. 1, 2, 3, 4, 5, 6 und so weiter. Das ging bis 100 und dann zurück. 199, 98 und so abwärts bis 0. Und gleich wieder 1, 2, 3, 4 bis 100. Und dann an der Straßenbahnhaltestelle um 5 Uhr kamen plötzlich diese Idioten und lachten mich aus. Ich war schon bei 67. Und bei 68 sagte einer von diesen Scheißkerlen 69 und der andere 70. Ja, ich habe diese Scheißkerle einfach tun lassen. In der Bahn habe ich dann leise weitergezählt. 71, 72, 73 und so weiter. Wie viele Tore haben Sie letztes Jahr in der Bundesliga geschossen? 9. Warum grölen die Zuschauer immer so blöde, wenn einer ein Tor schießt? Die sind begeistert, so wie ich. Ja, dann gibt's Mäuse, oder? Für alle, ja. Ich bin am ersten Weihnachtstag geboren. Verdammt lange Zeit her. Ich bin 30 Jahre jünger als Sie. Reichen Sie mir mal die Wurst, bitte? Na klar, nehmen Sie nur. Obwohl ich wenig Hunger habe, aber wer weiß, was morgen ist. Morgen geben Sie mir vielleicht nichts zu essen. Oder viel weniger. Quatsch. Warum sollte ich das tun? Ja, weil man nie weiß. Ich meine, wer einen Menschen entführt, ihn bedroht und so, bei dem ist alles möglich. Wo lasse ich Sie eigentlich, wenn ich in der Praxis bin? Ja, hier, wir sind in Ihrer Praxis. Aber ich hätte gern einen Fernseher. Ich hätte gern ein Rennpferd. Ein Radio. Pralinen. Ich auch. Ein Kuss. Was soll der Scheiß? Jetzt breche ich das Frühstück ab. Ja? Hallo, hier Schmitz? Brigitte. Ja. Was willst du? Nichts Besonderes. Ich wollte deine Stimme hören. Wie geht's dir und so? Mir geht es gut. Ich habe 2 Karten zum Pokalfinale. Fußball? Ja. Da wurde doch erst vor ein paar Tagen ein berühmter Spieler entführt. Ja, mitten in der Stadt, weiß ich. Entführung, Erpressung, in Millionenhöhe. Fußball ist irgendwie blöd. Blöd und gefährlich. Ich habe keine Lust. Schade. Mausi. Warst du beim Friseur? Nee. Warum denn? Das fragt man einfach so, wie, warst du beim Zahnarzt oder warst du im Puff oder warst du bei der Beerdigung deiner Mutter oder warst du irgendwo in einem Gewitter oder warst du schon immer doof? Du hast getrunken, Jürgen. Oder hast du Stress? Ist jemand bei dir? Eine Frau? Wer ist bei dir? Ein Meerschweinchen. Ein zahmes Meerschweinchen ist bei mir. Es heißt Elke. Du, ich muss arbeiten. Ich rufe zurück, wenn ich zurückrufe. Du musst bis dann eben warten. Bist du plemplem? Jürgen? Jürgen! Ende. Kommen Sie, atmen Sie. Freuen Sie sich des Lebens. Überall große Aufregung. Millionen, 5 Millionen. Entführung, Erpressung. Es dröhnt und tönt aus allen Fernseh- und Radiokanälen. Wie viel haben Sie denn verlangt? Für mich? 10. 10 Millionen Mäuse. Finden Sie das zu wenig? Nee, es geht so. Also, ich hab so viel. Wann bekommen Sie das Geld? Ja, keine Ahnung, wissen Sie es? Stören die Handschellen? Weiß nicht. Soll ich zu meiner Bank gehen und das Geld holen? Nee. Ihre Freundin, Ihre Mutter, keine Polizei. Dann werde ich böse. Was gucken Sie denn so dumm? Ist was mit meinem Gesicht? Na, sagen Sie was. Sie sind gealtert. Heute Morgen sahen Sie besser aus. Jünger, dass ein Mensch in so kurzer Zeit so altern kann. Das Leben geht zugleich schnell und langsam vorbei. Wenn man 20 ist, ist man 20. Und wenn man 70 ist, ist man 70. Das geht von selber. Stimmt. Ja, das hast du gut gesagt. Ich hätte nie gedacht, dass eine Entführung so einen Stress verursacht. Ich meine, wenn man einen Maurer entführt oder einen Kanalreiniger, vielleicht weniger, oder einen Huhn. Ein berühmter Fußballspieler, das ist wirklich eine große Sache. Der bringt Geld. Würden Sie mich töten? Woher soll ich das jetzt wissen? Das ergibt sich dann. Aus allen möglichen Motiven macht ein Mensch etwas. Ich weiß nicht. Kein Schimmer, was passiert. Die sollen zahlen und ich lasse sie frei. Gerade morgen ist ein sehr, sehr wichtiges Spiel. Lassen Sie mich frei. Lassen Sie mich gehen. Nein. Ich muss Tore schießen. Nein. Tore schießen, verdammt nochmal. Nein! Arschloch. Möchten Sie ein Bier? Ja, klar. Bitte? Danke. Ein Leben ohne Zähne. Ich kann keine Zähne mehr sehen. Sie haben gesunde, schöne Zähne. Ich habe die Schnauze voll. Ich brauche Ihr Geld. Die Bank gibt es mir nicht. Ich habe nur Unkosten, meine blöden Gehilfen. Geld ist nicht alles. Gesundheit ist viel wichtiger. Ich brauche keinen Trost. Man muss nüchtern sehen, das Leben. Es darf natürlich kein Krebs kommen. Da nützt Geld nichts. Das ist dann das Ende. Da hilft nichts mehr. Das ist das Schlimmste. Das ist das, was alle vor sich haben. Das Sterben. Morgens die Zeitung lesen und abwarten. Bestimmt kommt dann was. Und was? Geld. Woher wissen die überhaupt, dass ich entführt worden bin? Und was ich koste und wo das Geld sein soll? Und wo ich sein soll, wenn Sie das Geld haben? Mit wem haben Sie Kontakt, Chef? Mit Ihrem Verein. Brief mit der Post. Ich sollte Ihnen eine Hand abschneiden. Sie sind ja kein Handballer, Sie sind Fußballer. Ich weiß, wie das geht. Nein, die Zahlen. Mensch, ich bin Millionen wert und hab Millionen. Ich bin Fußballspieler, einer der Besten. Wenn ich heute nichts habe, ich bin nur ich. Mit meinen Beinen, meinem Können, ich bin wahnsinnig viel wert. Abwarten, es gibt nichts, was es nicht gibt. Fußball begeistert Massen, im Radio, Fernsehen, Film, Zeitung. Alles lebt vom Fußball. Da muss doch jetzt der Teufel los sein. Nee, in der Zeitung steht, dass Sie Ihre beste Zeit gehabt haben. Einige Sender quatschen was von, ja, Ihre Beinarbeit, Ihre Puste, Ihr Drang zum Tor. Das könnten viele besser. Ein beschissenes Blatt deutet da eine Selbstentführung an. Sie gelten als Angeber. Andere schreiben, hier, lesen Sie, habe ich Ihnen mitgebracht. Es muss was passieren und es wird was passieren. Ja, ich hatte mal eine Gehilfin am Stuhl, da passierte nichts. Wenn nichts passiert, ist man auf dem Friedhof und wird begossen. Ich musste sie entlassen. Ja, sie war mein kaputter Tag. Ich hatte eine große Sache auf meinem Stuhl. Ein 87-Jähriger, dem ich 20 neue Zähne eingeredet habe. 400 pro Zahn. Tot. Scheiße. Und sie? Ich traf sie noch mal bei der Obstabteilung. Das stimmt doch alles nicht. Dann nahm sie doch tatsächlich den Bio-Honig und da war mir alles klar. Das Weib ist nicht gesund. Wie kann man nur Bio-Honig beim Supermarkt kaufen? Doch dann schraubte sie den Bio-Honigdeckel auf und spuckte in den Honig, schraubte das Glas zu, stellte das Glas zurück und latschte dumm grinsend zu den Tomaten. Das haben Sie doch alles erfunden! Erfunden? Ich? Haben Sie eine Ahnung? Hören Sie mal, Sie Ballkünstler. Wenn Sie mir so kommen... Ich kann auch anders, frecher, wütender, überheblicher, mein Freund. Dann mache ich Ihnen das Licht aus! Drehen den Strom ab! Hinlegen! Bitte was? Hinlegen! Sie sind verletzt! Ihnen hat jemand vor Ihr Knie getreten! Der Schiedsrichter kommt! Da kommt der Besserwisser! Pfeif ab, du Arsch! Hier liegt ein armer Fußballspieler! Sanitäter! Die Trage! Oh Gott! Unser bester Mann hat einen Knieschaden! Scheiße! Wir verlieren unseren besten Spieler! Schiedsrichter ans Telefon! Ja? Bitte? Was ist denn? Ich weiß, dass du es bist. Ja, hier ist Brigitte. Ich weiß. Machst du Pause? Ich habe 10 Karten für bei Bayern gegen Dortmund. Ja, ich habe 10 faule Zähne, also bitte nerv mich nicht. Ich weiß nicht, wo mir der Kopf steht. Ich habe eine Zahnarztpraxis zu leiten. Du scheinst nicht zu wissen, was ein Gebiss ist. Ich vergehe vor Sehnsucht nach dir. Ich schlafe schlecht. Ich habe so komische Träume. Schweinische Träume. Du bist keine junge Frau, Brigitte. In deinem Alter. Bist du dumm? Was quatschst du da? Du bist 53. Alter Sack. Aufgelegt. Kuh! Diese Erfindung mit dem Leben, dieses Dasein. Nervensäge! Diese Sexualität bei alten Frauen. Alte Oma! Lästig. Aber Frauen, die zwischen 18 und 20 sind, die vernachlässige ich. Ach, mein Gott, ich habe andere Sorgen. Geld, das bringt die Erfüllung. Das muss bald passieren. Hey, Fritz Walter, Uwe Seeler, was tust du da? Kopfball. Wo hast du den Ball her? Wo haben Sie den Ball her? Und diese Fahne, ist das eine Fanfahne? Sie, woher haben Sie die Fanfahne? In meiner Sporttasche. Gut. Kann sein, ich vergaß die Tasche. Wo doch jeder Spieler eine Fußballtasche hat. Die ist voller Bälle und Fahnen und Bier und Bibeln. Beides gehört zusammen. Bibel und Bier. Oder nicht? Ist das nicht die Wahrheit? Was? Ist das gelogen? Wie? Komm, Junge, sag was. Aufstieg. Wie? Abstieg. Was ist los? Spielereinkauf, Spielerverkauf. Bitte? Ecke, Tor, Abseits, das Grün, die Farben der Trikots, die Zuschauer, das ZDF und die ARD, das Geld. Das Milliardengeschäft. Die Zuschauer toben, zünden Rauchkerzen, benehmen sich wie die Schweine, fangt sie, sperrt sie ein. Foltert die Schweinebande. Ein neuer Trainer, mein Gott, dieser Versager hätte längst entlassen werden müssen. Der Vorstand muss ausgetauscht werden, merkt das keiner. Ich hab einen 3-Jahres-Vertrag. Ach so. Ist das so? Ich beantworte keine Fragen. Meinen Sie etwa ich? Ich muss jetzt zum Training. Ich muss bohren und schleifen. Ich singen und tanzen. Ich muss zum Fußballballett. Das ist geil. Meine Frau ist geil. Prima. Sie schreit, was sind das für Pariser? Wieso hast du Pariser in deiner Hosentasche? Sie läuft in die Garage und haut mit dem Hammer meinen Porsche zu Schrott. Was und wem nützt ein Porsche, wenn man tot ist? Oder an Gott glaubt? Oder die Frau ist tot, mit der man Jahre verheiratet war? Liebt man da ein Auto? Danach kommt nichts mehr. Nach dem Tod kommt nichts mehr. Und der Porsche steht vollkommen verblödet auf der Straße rum. Ich muss ihr die Schnauze polieren. Woraus bestehen Zähne? Knochen. Nein, nein. Viel härter als Knochen. Zähne sind ein Bestandteil aus Substantia adamantina und Elfenbein. Wusste ich nicht. Ja, weil ich kein Zahnarzt bin. Ich bin Zahnarzt. Ich weiß. Haben Sie sich die Zähne geputzt? Was ist das denn hier? Ein Irrenhaus? Karies. Mein Trainer hat Karies. Sie machen sich über mich lustig, was? Na gut, haben Sie sich eben Ihre Zähne nicht geputzt. Was wollen Sie eigentlich hier? Und für was setzen Sie sich ein? Ich meine, spenden Sie für irgendwas? Vereine, Politik, Afrika, Asien und so weiter? Ich habe auf Mallorca mal einer alten Frau das Essen bezahlt. Sie hat mir später den letzten Nerv genervt. Die werden Sie nie mehr los. Ha? Sie fuhr mir meistens mit einem Rennrad hinterher. Eine lästige alte Eule. Naja, ich ins Mittelmeer. Das Weib zerquetscht. Sie starb. In den Armen einer riesigen Qualle. Das stand in der Zeitung, ja? Ich habe eine Woche lang nur noch Sekt getrunken. Aber Sie mussten doch Fußball spielen. Ja, ich lief wie blöd übers Feld. Einmal ohne Schuhe. Der Trainer hat nur gelacht. Die wussten ja nichts von der Qualle. Schluss jetzt. Haben Sie einen Schlafanzug dabei? Nee, brauche ich nicht. Ich habe den Mond, das Weltall, Gott. Und Zeit? Geld? Ich denke, Zeit ist mit Geld etwas ganz anderes als ohne Geld. Mit Geld ist Zeit schön, ohne Geld ein Mist. Also ist Zeit eigentlich ein schönes Leben. Wieso regnet es jetzt? Weil mein Vater nicht mehr lebt? Irre, aber so denkt jeder, der geistig am Ende ist. Wer geistig am Ende ist, der muss Geld haben. Der so am Ende ist, der muss Urlaub machen. Ich hoffe, morgen ist Geldübergabe. Mein allerletzter Vorschlag an die Affen. Mitten auf dem Fußballplatz steht ein Sarg voller Geld. 50.000 Zuschauerplätze, leer natürlich, alles zu. Ein einzelner, blöder Eichensarg, von mir aus auch aus Kiefer. Dann kommen Sie, gehen zum Sarg, öffnen den Sarg, vergewissern sich, ob das Geld da ist, ob es echt ist. Und wenn ich dort abhaue oder gar nicht hingehe zum Sarg? Ich werde Sie dabei beobachten vom Wald aus, von einem Jägerhochsitz mit einem guten Fernglas. Immer zu beobachten, als wenn ich nackte Frauen beobachte und so. Also, Sie winken mir zu, wenn Sie das Geld sehen. Wenn es sauber ist... Was ist, wenn ich einfach gehe? Zu den Tribünen, zum Ausgang? Werde ich Sie erschießen, mit meinem Gewehr. Finden Sie den Plan okay? Geht. Ich könnte ihn ändern. Das müssen Sie wissen. Ich möchte hier sagen, ich unterhalte mich ganz gern mit dem Mann. Ich habe ihn ja erschaffen, auch die Frau. Ich habe ihn und die Frau erschaffen. Brigitte? Ich bekomme ein Kind, Liebling. Du, ein Kind? Das ist doch ein Witz. Sag, ist das ein Witz? Soll das arme Würmchen keinen Vater haben? Soll es nie erfahren, wer der Vater ist? Soll ich es verschweigen? Ja, verschweige es. Du bist der Vater, du Scheißkerl. Und redest von Praxis, du Blödmann. Ich werde deine Praxis zerstören, du Arsch. Ich werde mit meinem unschuldigen Kind kommen und jedem erzählen und immer wieder, dass dieses dein Kind ist und du es behandelst wie ein Fisch. Mach doch. Ende. Hey, was bedeutet das Loch? Wollten Sie etwa fliehen? Wieso ist da ein Loch? Ich... Sie Trottel, wollten Sie abhauen? Ich übernehme die Reparaturkosten natürlich. Das ist ein Spiel. Wie Fußball. Ich hab einfach nur gespielt. Hier, mit diesem Schraubenzieher. Mein Skalpell, Betriebsvermögen. Habe ich gekratzt und gekratzt. Gekratzt, idiotisch. Eine Waffe, eine Stichwaffe. Her damit. Natürlich, hier, nehmen Sie ihn. Er hat mir eh nur Unglück gebracht, der Schraubenzieher. Ich will ihn nicht mehr sehen. Und dabei drehe ich gerne Schrauben raus oder rein. Sie nicht? Oder laufe hinter Bällen her. Gott, ich laufe so gern hinter Fußbällen her. Sie nicht? Der Schraubenzieher ist ein Skalpell. So, ich habe den Tisch gedeckt. Ich darf bitten. Essen tue ich wenig. Trinken ist einfach. Geht schnell. Dazu braucht man nicht einmal Zähne. Der Magen hat auch nicht viel zu tun. Das Gehirn viel. Ich denke darüber nach, ob Krähen intelligenter sind als Hunde. Können Meisen schneller laufen als Rotkehlchen? Und wenn, warum ist das so? Wegen ihrer Beine? Aber was läuft nun schneller, Meisen oder Rotkehlchen? Denkt ein Zahnarzt dümmer als ein Papagei? Und möchtest du lieber ein Wolf sein oder ein Reh? Ich habe darüber nachgedacht. Mit dem Sarg auf dem Rasen ist Käse. Die Übergabe muss anders sein, ganz anders, einem Zahnarzt ähnlich. Natürlich, dass niemand darauf kommt, dass es auf einen Zahnarzt zurückgeht. Lieben Sie Kinder? Kinder lieben? Ja, doch. Natürlich, ich liebe Kinder. Ich kenne zufällig eine Frau, die ein Kind bekommt. Lassen Sie mich überlegen. Wir haben also ein Kind. Weiß ich nicht. Die Mutter, mich und Sie und die Polizei und Geld, wie kriegt man das unter einen Hut? Mir fällt nichts ein. Klingt aber nicht schlecht. Hören Sie, ich zahle Ihnen sofort 100.000, wenn Sie mich jetzt freilassen. Wir gehen zur Bank, ja? Ich gebe Ihnen das Geld, wir vergessen die Sache, ich gebe Ihnen mein Ehrenwort. Scheiße, nein! 100.000 kostet meine Praxis. Was glauben Sie, was Personalkosten sind? Was glauben Sie, wie viel so ein beschissener Behandlungsstuhl kostet, wo irgendein beschissener AOK-Mensch frech drauf Platz nimmt? Was glauben Sie, wie hoch meine Mietkosten sind? Und für wie hoch halten Sie meine Unkosten? Soll ich sagen? Stellen Sie meine monatlichen Zahlungen an meine Bitches und Kinder sicher, an meine Autohändler und Bauunternehmer, meine Versicherungen, an meine Ärzte. So? Ja, so. Was denken Sie denn? Viel Einnahmen, viel Ausgaben. Das war jedem Idioten klar, Mensch. Scheiße nochmal, auch an die katholische Kirche, ja? Ich brauche Millionen! Verdammt, ich hab keinen Plan. Nur Sie. Nur diesen eierfressenden Fußballspieler. Glauben Sie nicht an Gott? An Gott? Wer ist das? Alles. Auch Sie. Auch der Bundestrainer. Glauben Sie an uns? Die Fußballnationalmannschaft. Glauben Sie an den DFB, an die Meisterschaft? Glauben Sie an Punkte, an 3 Punkte, an den Sieg? Alles andere ist Quatsch. Wir polstern das Baby mit Geld. Nein, das Baby wird von der Polizei voller Geld gestopft, zum Pförtner gebracht. Dort hole ich das Kind, das sehr reich ist, ab. Sie kommen dann mit dem Taxi und können gehen, wohin Sie wollen. Ja, der Plan ist super. So werden wir es machen. Sie sind verrückt, Mann. Meine Sticker! Was machen Sie mit meinen Stickern? Mal, sind Sie blöd, meine kleinen Figuren einzukleben, wo sie nicht hingehören? Verdammtes Schwein! Sind Sie bescheuert? Ich kann kaum noch etwas hören. Platzpatronen, damit Sie es sich merken, was Sie sein lassen sollten. Niemand darf meine Sticker einkleben, niemand. Wie heißen Sie eigentlich? Mein Spitzname ist Willi. Willi also. Willi, was ist das? Ein Sticker? Was ist das? Das soll eine Schildkröte sein? So werden Sie einmal sein, wenn Sie sich als Mensch auflösen, als Fußballspieler. Sie werden in Ihrem Sarg zu so etwas. Jetzt glotzen Sie blöd, wie? Halten Sie mich für daneben? Denken Sie jetzt, den Zahnarzt hat diese Entführung aus der Bahn geworfen? Los, Antwort! Glauben Sie, ich spinne? Willi! Ich erwarte von Ihnen eine ehrliche Antwort. Wie ein Elfmeter. Schuss, drin. Ich bin kein Arzt, Chef. Suchen Sie einen Arzt auf. Aber Sie sind doch der Vertraute des Bundestrainers, Willi. Die Besprechung vor dem Spiel, in der Kabine, auf dem Platz, danach das Pressegespräch, der Zauber Ihres Kontos, dieses viele Geld. Willi, ich bitte dich, sag, ob ich noch Mensch bin oder schon sowas hier, eine Schildkröte. Ich möchte niemals mehr ausgewechselt werden. Ich auch nicht. Ich möchte spielen, im Trikot, für Deutschland. Das bin ich. Ich bin das. Ich bin ich. Wir beiden werden nie ein Bier zusammen trinken. Da bringe ich eine tolle Schildkröte ins Spiel. Oh Gott, muss ich blöd sein. Das geht schnell, sehr schnell. Deutschland tut nicht genug gegen verrückt gewordene Zahnärzte. Brüssel ist gefordert. Zahnarzt, ist das mein Problem? Sagt Ihnen der Eimer etwas? Eimer? Hier habe ich einen ganz normalen 10 Liter fassenden Plastikeimer, Willi. Ja, und? Das sind Sie, wenn Sie tot sind. Ein Nichts. Ein Eimer. Warum schweigen Sie? Weil ich kein Eimer bin, wenn ich tot bin, sondern tot? Mit Eimer meine ich, wenn Sie tot sind, sind Sie ein Nichts. Schildkröte, Eimer, das Nichts. Glotzen Sie nicht so blöd, Freundchen. Ich möchte jetzt erfahren, ob du mitmachst, mir mithilfst bei einem Plan, den ich noch erarbeiten werde, oder ob du darauf wartest, mich zu töten. Scheiße, wer kann das sein? Brigitte, du hier an meiner Haustür? Wo ist das Baby? Das bekomme ich noch, du Trottel. Ich möchte ins Haus. Ja, ja, komm. Darf ich dir was anbieten? Willst du Milch? Was führt dich zu mir, alte Frau? Lass deine blöden Witze. Ich liebe dich. Ich bekomme ein Kind. Du bist der Vater. Ich bin pleite, Brigitte. Ich denke darüber nach, zur Ems zu fahren und mich zu ertränken. Ich sehe mich im Spiegel. Diese Gestalt da im Spiegel bin ich. Ich bin ich. Wer sagt, dass ich nicht wirklich real bin oder dass genau in dieser Minute Jesus ans Kreuz genagelt wird? Wer behauptet, dass das alles nicht ist, ist ein Idiot oder Lügner? Mit so einem Quark kommst du nicht davon, mein Guter. Ich spüre ein Kind in mir. Oh! Es turnt, es boxt, es möchte mit einem Ball spielen. Fußball. Ich bringe dich um, wenn du mich nicht heiratest. Ich lasse deine Praxis in Rauch aufgehen. Ich schneide die Kehle durch. Bist du nicht allein? Wer sitzt auf dem Stuhl? Niemand. Ist es so schwer zu kapieren, dass unter uns etwas ist, das lebt? Ja. Oh. Es lebt. Man muss es sich vorstellen, etwas, das wächst und nicht UNESCO ist, nicht in Paris lebt, keine Stühle verkauft und nicht weiß, dass es Nashörner gibt. Ich bekomme keine Luft mehr. Ah. Das keine Ahnung von Gott hat. Mein Kind. Milch. Wir brauchen Milch. Soll ich welche holen gehen? Wo ist mein Baby? Ja, hier, da, guck doch. Hör, wir brauchen Nahrung. Leider habe ich keine Milch in meiner Brust. Ich habe vergessen, irgendwas Wichtiges. Ja, scheißegal jetzt. Jedenfalls muss das Kind essen. Es schreit, ich will trinken, essen, leben. Soll ich nun einkaufen gehen oder nicht? Ja, das könnte Ihnen so passen. Abhauen? Nee, Bubi, ich rufe irgendwo an und lasse liefern. Dieses Geschrei. Ist es ein Mädchen? Ein Junge. Ich bin keine gute Mutter. Wer sind Sie eigentlich? Das ist Willi. Diese plötzliche Geburt. Ich konnte auf Hilfe nicht verzichten. Danke. Keine Ursache. Ich mache das gerne, wenn ich helfen kann. Willi ist Fußballspieler. Er ist 10 Millionen wert. Ich habe ihn entführt. Ich will 1 Million für ihn haben. Wenn nicht, muss er sterben. Ja, sterben. So läuft hier der Hase. Du willst einen Geburtshelfer töten, Jürgen? Sag, dass das nicht wahr ist. Sag, dass das alles ein Scherz ist. Du bist kein schlechter Mensch. Ich habe da den Samen empfangen. Und soll damit zurechtkommen, dass es der Samen eines Idioten, eines Verbrechers ist? Eines Mörders? Mörder! Ruhe mal eben, ich telefoniere. Du bist ein Mörder. Du Mörder, du! Hören Sie, wir brauchen Babynahrung. Und Sticker, 1000 Stück etwa. Wie viel Scheiße redest du noch, und du Vögel. Mörder, du? Haben Sie Zebrafinken? Mörder! Zum Spielen, verstehen Sie? Oder in den Mund stecken. Was machst du? Natürlich den ganzen Vogel. Ja, leben. Ich möchte einen Fahrer. Das machen alle Babys. Nein, die Polizei. Interpol. Wo ist mein Kind? Eine Frühgeburt, ja. Habt ihr es verschleppt? Ohne Arzt. Einfach so, wie man isst oder trinkt. Da ist es ja. Oh, danke, danke. Danke. Danke. Milch. Milch. Es stirbt sonst. Jürgen, Milch. Leg das Handy weg und besorg Milch. Jürgen, haben Sie einen Brutkasten? Brutkasten? Quatsch. Ich habe bestellt, was wir benötigen. Die kommen gleich. Könnte ein Baby von einem Ball satt werden? Das wird ein Fußballer. Kühe sind viel wichtiger. Oder Frauen, die Milch haben. Bei sich, in sich. Aber du hast ja keine. Du hast keine Milch in deiner Brust. Mein Kind und du keine Milch. Schäm dich. Du bekommst die rote Karte, Brigitte. Was machen wir? Spielen wir Fußball. Also ich bin zu schwach. Ist das das Leben? Das hier? Oder bin ich und ihr alle einmalig? Einmalig und kommt nie mehr vor. Lebt dafür Gott? Ist das hier die Schöpfung? Was? Kann sein. Da hat man Erinnerungen, Gedanken, Wünsche. Ist Mittag bei Kams Bäcker in 3 Minuten ein Frikadellenbrötchen? Das ist das Mittagessen neuerdings. Lachhaft. Alles ist verdammt lachhaft geworden im Dasein als Mensch. Fußball, Sticker, Zebrafinken, alles vorhanden. Milch, das Kind ist zufrieden. Halt die Klappe. Lass mich endlich frei. Ich sag auch nichts. Sage auch nichts. Alles schreibt und posaunt. ZDF, ARD, ausländische Sender. Die Tat ist passiert. Dass sie leben, ist für die egal. Ja, ich sag ihnen, sogar als Leiche sind sie denen egal. Die wollen nur ihre scheiß Nachrichten verkaufen. Haben Sie eine Familie? Haben Sie eine Mutter? Ich lebe allein. Meine Eltern sind beide vergesslich. Ich meine, dement. Die leben auf Mallorca. Am Meer, nah am Wasser. Aber es gibt dort keine Haie. Schade. Ich meine, wenn man keinen hat. Er hat seinen Verein, seinen Trainer. Reden Sie mit Ihrem Mann. Das ist nicht mein Mann. Mit Ihrem Freund, dem Vater dieses Kindes. Der soll mich gehen lassen. Ich fahre zur Bank. Ich richte ein Konto ein auf Ihren Namen. 1 Million Euro. Wirklich? Und für das Kind auch. 1 Million. Oh, Sie sind ein Schatz. Und ich kaufe eine Eigentumswohnung. Ein Rennpferd, Gruppe 1. Natürlich keinen lahmen Gaul, der in der Gruppe 4 läuft und dann als Reitpferd endet, Wurst und so. Jürgen, hast du das gehört? Ich knall Löwen ab. Löwe, ja, der kommt in Afrika auf 20.000 Dollar. Diese Aussagen sind wertlos, Brigitte. Er wird alles ungeschehen machen, wenn er frei ist. Das Geld ist unter Druck geflossen, gilt nicht. Das Geld müsste jetzt hier sein und er weg. Sind Sie verheiratet? Nee, ich habe Freundinnen. Könnten Sie sich vorstellen, mit einer Frau zu leben, die doppelt so alt ist wie Sie? Die ein kleines Kind hat, aber ihre Mutter sein könnte. Wozu? Ich sehe keinen Sinn. Ich meine, was hat diese Frau zu bieten? Krankheiten? Sterben? Freche Kinder? Dann nicht. Jürgen, sperr ihn weg. Ich will ihn nicht mehr sehen. Mach ich. Solange bis die 10 Millionen kommen. Kein Geld. Kein Lösegeld. Es passiert nichts. Seit 7 Monaten das Gleiche, Tag für Tag. Der Fußballspieler schläft, trinkt sich blöd. Das ist doch alles kein Zustand. Ich kann dich und das Kind nicht gehen lassen, Brigitte. Ihr wisst zu viel. Wir haben Weihnachten, mein Herr. Jesus kommt. Ist Ihnen das klar? Die Mutter glotzt den Fleischsalat an. Der Fußballspieler nippt an seiner Bierflasche. Ich trinke einen Glühwein. So lasst uns anstoßen auf die Geburt Sohn Gottes. Trinkt, lacht, freut euch. Warum spielen wir beim Fußballspielen eigentlich nur mit einem Ball? Warum nur ein Ball? Warum nicht 2 Bälle oder 3? Und warum nicht in der Mitte des Spielfeldes ein Mitteltor mit 2 Torhütern? Ne? Das wäre doch mal wirklich was Neues und Schönes. Trinken Sie nicht so viel. Wie wollen Sie Fußball spielen, wenn Sie trinken? Nehmen Sie sich doch zusammen. Wenigstens im Angesicht einer Mutter und eines Kleinkindes. Zu Weihnachten sind alle Bälle aus Gold. Ja, alles aus Gold. Dreht ihr durch, oder was? Manche Bälle singen sogar. Wie heißt das Kind nochmal? Es heißt... Hab ich vergessen? Uwe. Uwe Seeler. Also gut. Ab sofort soll es Uwe heißen. Und morgen gucken wir Fernsehen. Den ganzen Tag. Nein, die ganze Woche. Ich werde Uwe von morgens 6 bis Mitternacht vor den Fernseher halten. Er darf sich wünschen, wenn er blöd wird. Ewig halte ich das alles hier nicht aus. Seit über einem halben Jahr warte ich auf das Geld und habe einen Fußballspieler in Gefangenschaft, habe meine Geliebte und ihr liebes Kind in Gefangenschaft und es tut sich nichts. Kein Geld, nichts. Ich warte. Ich kann aber nicht ewig warten, du scheiß Fußballverein. Können Sie nicht die Bundesrepublik Deutschland zahlen? Oder der Papst? Ja, ja. Große Schnauze, aber nichts dahinter. Aber Weihnachten wird begangen. Jedes Jahr, nächstes Jahr auch. Die Venus dreht sich, der Mond dreht sich, die Toten drehen sich, die Kinder drehen sich, Mutter Brigitte dreht sich, mein Magen dreht sich. Sind Sie zahlungsunfähig, Chef? Ja, kann man so sagen. Ich ziehe schon gesunde Zähne. Ich kenne Leichen. Ich meine, die haben noch gelebt. Aber vorher habe ich den für 10.000 neue Zähne verkauft. Ich muss es jetzt sagen, Jürgen. Ich bekomme bald wieder ein Kind. Du? Wieso? Der Vater ist Willi. Willi? Der Fußballer, der dort besoffen auf dem Sofa sitzt? Ja, es geschah. Auf dem Sofa. Wann etwa kommt es? Warst du schon beim Arzt? Ich wette zu Ostern. Und zum Arzt kann ich ja nicht gehen. Du hältst mich und mein Kind ja gefangen. Und Willi. Was verboten ist, oder? Sie sieht nichts. Sie Fußball nichts. Sie wertloser Lümmel! Bist du verrückt, Willi? Willi! Du Schwein, du hast den Vater meines ungeborenen Kindes getötet. Ja, ja, im Affekt. Ende. Du hast meinen Fußballer erschossen. Warum? Wir haben Weihnachten, Jürgen. Es war nicht nötig und er ist der Vater meines ungeborenen Kindes. Ich möchte gehen. Ruf uns ein Taxi. Nein. Mein Kind und mir ein Taxi. Wir haben nicht genügend Punkte. Um diesen verdammten Aufstieg geht es, Brigitte. Wir müssen Montag das Spiel gewinnen. Und wenn die anderen verlieren, sieht es gut für uns aus. Für wen gut aus? Was redest du? Für uns. Wer ist das? Uns? Du, ich, Jesus, der Papst, Meerschweinchen, Tulpen, Zähne, dein Kind, alles. Alles ist uns. Der Pokal soll auf dem Balkon überreicht werden, beim Bürgermeister. Die Welt dreht sich. Die Leute sind begeistert vor Freude. Es ist fast wie das Christentum. Die sind verdammt fanatisch in ihrem Glauben an die ganze Aura, in ihrem Glauben an mich. Redest du von Fußball? An meine Tore. Deine Tore? Wieso? Spinnst du? Willst du so vor deinen Richter treten? Die Mannschaft betritt das Spielfeld. Links Fußballer A, rechts Fußballer B. Zwei Tore, ein Schiedsrichter. Die Fußballsaison geht zu Ende. Ende? Wenn ich aber nun nicht vorhabe, zum Ende zu kommen, was ist dann? Kurz vor dem Ende? Aber was ist das, kurz vor dem Ende? Dem Ende von was? Ist Ende auch ein Anfang? Du spielst doch gar kein Fußball. Na hör mal. Was? Ich spiele kein Fußball. Ich spiele kein Fußball? Sagten Sie etwas? Ich? Wie kommen Sie denn hierher? Entführt. Auf dem Golfplatz. Plötzlich drückt er mir am fünften Loch eine Pistole in den Rücken, ihr Begleiter. Er sperrt alles ein, was er fängt, was ihn besucht. Kleine Zebrafinken, Schildkröten, Fußballer. Er verlangt viel Geld für mich. Finden Sie es blöd, dass ich Sie entführt habe? Und gerade nach den Festtagen? Geht. Mal was anderes. Er hat Ihren Vorgänger kaltblütig erschossen. Sehen Sie bloß zu, dass Sie mir kein Kind machen. Sie dürfen mich unter keinen Umständen verführen. Wie heißen Sie eigentlich? Mario. Mario. Interessant. Ich habe Kartoffelsalat im Kühlschrank. Mögen Sie Kartoffelsalat? Ich bin pleite. Wie lange, glauben Sie, braucht der DFB, um zu zahlen? Keine Ahnung. Zwei Tage, drei, eine Woche? Keine Ahnung. Woher kommen Sie? Vom AS Rom. Können Sie schreiben? Keine Lust. Ich hätte gern was zu trinken. Hier. Danke. Schreiben Sie. Sie wiederholen sich. Sie sind nervös. Sie reden und wiederholen sich. Was will mein Sohn? Wärme, Liebe, Zärtlichkeit, Freiheit. Das ist alles hier vorhanden. Nein. Das ist doch Wahnsinn. Menschen erschießen. Das war ein ganz lahmer Schuss. Erpressung. Das nennen Sie einen Elfmeter verwandeln? Ein deutscher Verrückter. Möchten Sie mein Kind belügen und sich als Vater ausgeben? Mit dem Kind Fußball spielen? Ich lasse Sie nicht in die Nähe meines Sohnes. Ich will Geld für Sie und sonst nichts. Merken Sie sich das. Los. Schreiben Sie! Guten Tag. Gibt's was Neues? Fragezeichen. Es muss ja was Neues geben, weil es sonst nichts gibt. Möchten Sie in einem Nichts leben oder so? Ich nicht. Der Friedhof ist das Nichts. Der Fußballspieler Mario ist in meinen Händen. Ich verlange 1 Million, Klammer auf, in Scheinen, Klammer zu. Ich benötige das Geld, weil sich blöderweise das Finanzamt gemeldet hat und ich muss einiges an Steuern vor- und nachzahlen und so weiter. Und so weiter können Sie abkürzen. Wo nehme ich das ganze Geld her? Fragezeichen. Von Ihnen? Ausrufezeichen. Mit freundlichen Grüßen. PS, ich benötige sofort 1 Million für mich. Und für meinen Sohn. Sonst passiert etwas. Ende. Wann ist Ende? Bei einem Mord? Bei einer alten Frau, die im Mittelmeer ertrinkt? Ist Ende bei einem Baby? Bin ich am Ende, weil ich meinem Wellensittich einen Namen gegeben habe? Ich sag jetzt einfach nichts mehr. Aber ich. Und jetzt sage ich dir, wie es weitergeht. Wie? Es sind doch 2 Fußballer entführt worden. Einer ist schon länger verschwunden. Ja, im Affekt. Der andere ist Mario. Der wird schon freikommen. Und ich bin die Braut von Mario. Wir werden ein Kind haben, ein Haus. Ein Auto, ein Motorboot. Wir haben kurz nach Weihnachten und noch vor Ostern. Alle sind fromm, aber betrunken und das passt nicht zusammen. Der Geist Gottes ist nüchtern gewesen, als er das Leben schuf. Leben. Genau. Leben. Und Mario wird wieder Fußball spielen. Und das Wichtigste, die Massen von Zuschauern. Die Presse, der Ball, die Sonne, der liebe Gott und Geld. Viel Geld. Die Zeit und das Ende. Ich will nicht immer egal was, egal wo und wie denken, überlegen. Ich trinke lieber und gucke aus dem Fenster, liege auf dem Sofa, verblöde vor mich hin, tue nix, höre Radio. Man sieht es mir nicht an, was ich denke. Das sieht man niemandem an. Mir sieht es auch niemand an, dass ich lese. Und was passiert dann? Nix. Wir haben ab und zu miteinander gesprochen. Belangloses über Wetter und Fußball. Dann gingen wir auseinander. Dann sah ich ihn gar nicht mehr. Ich sage mir, in einem gewissen Alter ist jemand, den man nicht mehr sieht, sowieso tot. Und tot sind immer die anderen. Nur der Lebende weiß, dass Tote tot sind. Das weiß jedes Kind. Trink aus der Flasche, Baby! Ich glaube, ich mag keine Milch. Ein charmantes Baby. Nach dem Baby kommt auch nichts, nur das Größerwerden. Was bedeutet eigentlich Leben? Das weiß ich nicht. Davon habe ich keine Ahnung. Der Zahnarzt und der Fußballspieler. Hörspiel von Karl-Heinz Bölling. Es spielten Zahnarzt Josef Ostendorf, Frau Ramona Kunze-Liebnow, Spieler Sebastian Urzendowski. Dramaturgie Steffen Moratz, Komposition Ulrich Beckerhoff. Ton Holger Klimchen, Schnitt Christian Grund. Regieassistenz Matthias Seimer, Regie Gottfried von Einem. Produktion Mitteldeutscher Rundfunk 2019.